1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, Freunde. Da sind wir wieder. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht haben wir eine Themennacht und das Thema heißt aus eigener Kraft geschafft. Und ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die einmal in einer großen oder extremen, in einer schweren Lebenskrise waren und es dann aus eigener Kraft geschafft haben, da wieder rauszukommen. Zum Beispiel eine schlimme Sucht aus großen Schulden, aus einer gewalttätigen Beziehung oder vielleicht auch aus einer sehr schweren Erkrankung. Aus eigener Kraft geschafft. Also, ich möchte gerne mit Leuten reden, die sich so am eigenen Schopf herausgezogen haben, aus einer vielleicht einer Situation, die fast schon hoffnungslos schien. Wer gerne auch mit mir darüber sprechen möchte, 0800 220 50 50, die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse, wie immer domian@wdr.de und wie immer bitte eure Telefonnummer in die Mail reinschreiben. So, erster Anrufer heute Nacht ist Eddie und Eddie ist 40. Guten Morgen. Guten Morgen, grüß dich. Hallo Eddie. Ja, was hast du aus eigener Kraft geschafft? Ganz einfach, so, ich habe mit 16 Jahren habe ich angefangen zu trinken. Mit 16? Ja, und habe jetzt bin durchgezogen mit 22 Jahren ungefähr und bin jetzt 2 Jahre trocken. Also du hast es 22 Jahre durchgezogen? Ich habe wirklich ganz langsam angefangen zu trinken und dann ganz zum Schluss habe ich einen Kasten Bier am Tag gesoffen. Das heißt, bis zu deinem 38. Lebensjahr, jetzt bist du 40, ja, warst du volle, aber wirklich voll Alkoholiker? Voller Alkoholiker, kann man so sagen, ja. Du hast wie viel zum Schluss getrunken? Über einen Kasten Bier, so einen halben Liter. Also einen halben Kasten Bier, dann meinte halbe Liter und dann einen ganzen Kasten. Ja, und zudem auch noch irgendwie harte Sachen? Gar nichts. Bier. Immer nur Bier. Und das war einfach, da kam ich am besten dran. Und weil ich denke mal, bei Bier, da sagt ja auch keiner großartig was. Ne? Du holst dir mal ein Bier oder so. Ne? Ja, ja. Das ist dann, wenn man sehr viel Klaren trinkt und so, sind die Leute eher alarmiert als bei Bier. Ja, klar. Ja. Wie kam das denn, Eddie, dass du mit 16 Jahren schon da so in diese, ja, da so drauf gekommen bist? Ja, das fing an in dem Fußball. Also mit 16 ist meine B-Jugend, A-Jugend. Und dann nach dem Fußballspiel, nach dem Training, ja, komm, lass uns mal ein Bierchen trinken oder so. Ne? Mhm. Und dann wurde das immer mehr. Und dann ist meine Mutter damals früh verstorben, mein Vater war auch schon verstorben. Und Ach so. Ich wollte gerade fragen, was haben deine Eltern gesagt? Die haben das doch mitbekommen. Ja, die haben es eigentlich ja nicht mitbekommen, ne, weil sie schon tot waren. Ne? Mhm. Wie alt warst du, als es dann richtig viel war? 25, also bis dahin hat sich das so ganz allmählich entwickelt. Ja, und dann ganz allmählich. Von 25 bis 38, was ja eine sehr, sehr lange Zeit ist. Ja, klar. Hast du überhaupt in dieser Zeit irgendwas, was man so normal nennt, Normales getan? Ausbildung, Schule, Arbeit? Ausbildung, da habe ich auch damals angefangen, wo ich jung war. Mhm. Und die habe ich dann abgebrochen, weil ich meine Eltern waren ja tot, da musste ich Geld verdienen. Ne? Ja. Und dann einfach nur mal shoppen, mal lochen gehen. Ja, und hast du das denn durchgezogen oder ging das irgendwann auch nicht mehr? Nee, ich sag mal, da habe ich 3 Jahre gearbeitet, dann wieder 2 Jahre, dann arbeite ich ein Jahr arbeitslos und dann immer diesen Rhythmus dann immer, ne? Mhm. Und die letzten Jahre deiner Alkoholsucht? Da ging es gar nicht mehr. Da ging es gar nicht mehr. Das war ich völlig kaputt. Wie hast du da gelebt? Beschreib mal so die letzten, so einen Tag in den letzten Jahren. In den letzten Jahren ganz einfach. Morgens aufgestanden, der erste Gedanke war Alkohol, wie kriege ich meinen Kasten Bier nach Hause? Mhm. Und schon zum Frühstück quasi Bier getrunken? Zum Frühstück vielleicht nicht, aber kurz danach. Ja. Weil dann ist meine Frau dann weggefahren und ja, ich war ja dann arbeitslos, ich habe nebenbei noch ein bisschen gemacht oder so. Mhm. Und dann, sie war weg und dann habe ich mir was getrunken dann. Und was hast du währenddessen dann so den ganzen Tag gemacht? Ja, was habe ich gemacht? Fernsehen geguckt. Rumgehangen. Rumgehangen. Aber du warst verheiratet. Ich war verheiratet, bin immer noch verheiratet. Gott sei Dank. Mit derselben Frau? Mit derselben Frau. Ja. Mit der ich dieses Jahr 10 Jahre verheiratet bin. Das heißt, diese Frau, deine Frau, hat richtig die Hölle mitgemacht mit dir? Die hat die Hölle mitgemacht mit mir. Wie war denn das für deine Frau, soweit du das heute weißt? Wie war das denn für deine Frau? Sehr schwierig. War das da auch auf der Kippe, dass eventuell die ganze Ehe scheitern würde? Erst gar nicht. dann bei der Arbeit habe ich dann eine andere Frau kennengelernt und durch den blöden Alkohol. Mhm. Und dann bin ich fremdgegangen und dann ging es auf der Kippe dann auf einmal. Ach, das auch noch? Das auch noch. Und dann habe ich mit der Frau noch ein Kind gekriegt. Ach du. Und und dann hat sie auf die Scheidung eingereicht, dann hat sie wieder zurückgezogen, weil sie weiß, dass ich bin ein Mensch, der treu ist eigentlich. Eigentlich bin ich treu, bin ich so ein Mensch, der... Also sie hat das schon kapiert, dass das mit dem Alkohol zusammenhing. Ja, genau. Irgendwo. Aber sie hat dich wegen des Alkoholismus nicht fallen lassen? Nein, hat sie nicht. Hat sie nicht. Die hat immer gesagt, Edwin, wir schaffen das. Irgendwie schaffen wir das. Mhm. Habt ihr denn auch Kinder miteinander? Nein, gar nicht. Ja. Also ich wollte ja damals mit ihr Kinder haben und dann sagte sie, nein, sie will, möchte nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, komm, da ist eine Frau, die will Kinder von mir. Ich sage, ja, dann... Ja. Dann ist man in der Zeit, da hatte man auch gar nicht nachgedacht, ja, weil man einfach nur besoffen war, sag ich mal, auch auf der Arbeit dann halt. Ne? Gab es denn mit deiner Frau nicht viele Diskussionen, dass sie gesagt hat, das geht so nicht weiter, du musst aufhören? Sie war auch Geschäftsführerin und die war auch den ganzen Tag am Arbeiten, jetzt eigentlich gar nicht so viel mitgekriegt, muss ich sagen, auch noch. Ach so, das heißt, ihr habt so nebeneinander hergelebt quasi. Ja, genau, sie ist gefahren, ich habe gesoffen, dann kam sie wieder, ich habe Essen fertig gemacht, also ich bin auch Koch, muss ich dazu sagen, auch noch. Ach so. Nur angelernt dann, ne? Und, ja. So, mit 38 hat sich dann der Schalter rumgelegt. Wie kam das? Ich wollte für meine Tochter da sein. Einfach nur für meine Tochter. Ich möchte nicht sehen, dass sie später, wenn sie groß ist und dann irgendwie nachfragt, wo ist meine Tochter, mein Vater. Mhm. Und wenn sie dann sagt, guck mal da vorne, da ist mein Vater. Mhm. Guck mal, der denkt mehr an den Alkohol an als mich. Also kannst du für dich so sagen, dass die Existenz deines Kindes, wie alt war dein Kind damals, als du aufgehört hast? Vier. Vier. Mhm. Dass das Kind wirklich der Grund war, weswegen du gesagt hast, Stopp, Schluss. Genau, ist das nicht ein bisschen, ja, ich will mal sagen, ein bisschen verletzend auch für deine Frau? Klar. Dass eben nicht sie da anders ist, sondern das Kind? Wie war das? Ich habe das nicht verstanden. Ja, nee, dass nicht sie der Anlass ist, dass du aufgehört hast, sondern das Kind. Ja, ja, klar. Eigentlich, das Kind ist das Anlass. Oder ich hatte es nicht aus Eingang, so kann man es nicht sagen. Die Kraft war mein Kind. Ja. Also man sagt immer aus eigener Kraft geschafft, ja, du hast es auch aus eigener Kraft. Die Kraft, die hat mir mein Kind gegeben eigentlich. Was hast du denn dann gemacht? Du hast für dich entschieden, jetzt ist Schluss und wie ging es dann weiter? Ja, da habe ich gesagt, Epine, ich habe alleine gewohnt. Ich habe gesagt, okay, so kann es nicht weitergehen, ich lasse mich einliefern. Achso, du hast zu der Zeit nicht mit deiner jetzigen Frau zusammen gewohnt? Nein. Mhm. Ich habe alleine gelebt. Warum? Weil ich das nicht konnte. Weil ich das auch nicht möchte oder wollte. Ich weiß, das kann ich nicht genau sagen. Damals habe ich ganz andere Sachen im Kopf gehabt. Ja, aber ihr habt schon früher zusammen gelebt, auch du und deine Wir Frau. Wir haben zusammen gelebt, alles. Wir hatten eine wunderbare Wohnung gehabt, wir hatten alles, wunderbar alles. Aber zu der Zeit eben nicht mehr? Nee, zu der Zeit nicht mehr. Und war da eine Krise auch in der Luft? Ja, klar. Ja. So. Und jetzt wollen wir wieder zusammenziehen. Ist ja das Komische. Okay, dann hast du gesagt, ich lasse mich einliefern. Ja, habe ich gesagt, da habe ich dabei, bin ich zum Arzt gegangen, ich sage, ich möchte mich einliefern lassen. Mhm. Und da habe ich wirklich die Hölle gesehen. Da habe ich die Hölle gesehen. Also das möchte ich keinen zu... Also das war keine Suchtklinik, das war wirklich die Hölle. War die Klinik die Hölle oder war es die Hölle, was du durchgemacht hast? Was ich da gesehen habe. Was hast du denn da gesehen? Also da die Leute, die rannten nackt über Gänge, weil sie nicht mehr wussten, was sie machen sollten oder was sie machten. War das eine Alkoholklinik? Ja, allgemein alles, also Alkohol Sucht, und... Suchtklinik. Suchtklinik halt, ne? Und ich habe gesagt, Edwin, nee, das tust du dir nicht an. Ja. Wenn du so weitermachst und dann so zu enden sollst, ne? Ach so. Wie lange warst du in dieser Klinik? Da war ich 2 Wochen. Hm. Wie ist es dir denn ergangen mit deinen Entzugserscheinungen? Ging eigentlich alles. Ach so, also es war gar nicht so dramatisch für dich? Gar nichts. Auch denn wenn ich direkt, habe ich den Typen dann gesagt, ich sagte, ich möchte, wenn ich hier rauskomme, sofort in eine Übergangsklinik, in der Suchtklinik dann, eine Therapie machen. Ja. Bin ich auch dahin gefahren, ja, auch die Therapie angefangen, habe ich gesagt zu den Lehrern, ich sagte, einen Monat mache ich. Ja. Dann sagten sie zu mir, nein, sie schaffen das nicht nach einem Monat. Ja. Dann habe ich zu ihnen gesagt, wenn ich mir was vorgenommen habe, Dann schaffe ich das. Und hast es geschafft? Ich habe es geschafft. Das ist eine tolle Geschichte, Eddie. Und erstaunlich, dass du nach so vielen Jahren Alkoholkonsums das dann doch so relativ leicht geschafft hast. Da gibt es ganz andere schlimme Geschichten, wie du ja auch da gesehen hast. Ja, und das war wirklich die Hölle. Und ich Nee, wünsche ich keinen sowas, wünsche ich keinen echt. Also vielleicht war sogar gut, dass du in dieser Klinik warst und diese Hölle gesehen hast. Genau, wenn ich das nicht gesehen hätte. Ja. Die andere Klinik, das war ja ein Kindergarten dagegen. Also war das, dass du die Hölle gesehen hast, ein Teil deiner Therapie eigentlich? Ja, klar. Kann man so sagen, ne? Ich sag mal, das andere, das war ein Kindergarten. Diese Suchtkliniken, diese da anbieten und so weiter, ne? Ja. Ich sag mal, die da reingehen, die kriegen einen Freilauf, sag ich mal Freilauf. Was sie machen, ist sofort gehen sie wieder in eine Kneipe oder dann saufen sich wieder ein. Ne? Oder so. dann dieses Gespräch und dann, man hört ja auch, wenn ich hier raus bin, gehe ich erstmal in eine Kneipe. Nee, ich nicht. Und was machen sie? Sie gehen doch da wieder hin. So, nun bist du 40 Jahre. Jetzt zwei Jahre sind rum. Bist du absolut trocken? Ich bin absolut trocken. Ich achte beim Essen alles. Egal was, ob Schokolade oder Kuchen ist oder. Keine Praline mit Alkohol drin, gar nichts. Nichts, gar nichts. So muss es auch sein. Und du willst mit deiner Frau jetzt auch wieder zusammenziehen? Ja, möchte ich gerne. Sehr gerne. Sehr gut. Und hast du einen Job mittlerweile auch? Ich bin jetzt Rentner, wegen dieser ganzen Geschichte. Rentner? Ja, mit 40 Jahren. Weil du gesundheitliche Schäden davon getragen hast, oder? Ja, sehr starke. Welche Schäden sind das? Eine ELF. Bitte? Eine ELF. Eine Leberzirrhose. Ach so, eine Leberzirrhose. Ja. Wie schlimm ist die? Kann man die therapieren oder kann man die? Kann man therapieren, ja, klar, aber die ist schon ziemlich weit vorgeschritten. Ja. Also wenn meine Blutbild und so, ich sag mal jetzt so eine Zahl, sag ich jetzt mal, ne? Ja. Das Blutbild ist von damals von 1000 Punkte, sag ich mal, jetzt auf 10 Punkte runtergegangen. Das heißt, du zahlst den Preis jetzt. Das, was du für ein Schindluder getrieben hast mit deinem Leben, mit deiner Gesundheit. Ja, und mit meinen, das alles, mit meinen Geschwistern auch und so alles. Ah, ja. Das alles, was da dran hängt und so. Ne? Aber Gott sei Dank, die halten noch zu mir, alle. Ich habe so viele Freunde und die halten trotzdem noch zu mir. Ich will aber auch sagen, ich finde das auch eine tolle Leistung, wirklich. Wenn man so lange am Boden war und das dann aus eigener Kraft geschafft hat, so wie unsere Sendung auch heißt. Hut ab! Ja. Lieber Eddie, dann wünsche ich dir für deine weitere Zukunft alles, alles Liebe, alles Gute, gesundheitlich, dass es sich einigermaßen stabilisiert und bergauf geht. Mhm. Und natürlich alles Gute auch für deine Ehe. Ja, das wünsche ich mir auch. Schönes. Ich wollte noch mal eine Frage. Gerne. Kennst du eigentlich die Malzmühle in Köln? Die Malzmühle in Köln? Ja. Sagt mir irgendwie was, aber ich bin jetzt gerade, ich weiß nicht genau. Ja, ich glaube, ich habe es schon mal gehört, ja? Ich glaube, da habe ich dich mal gesehen, glaube ich. Das kann sein. Vielleicht, vor längerer Zeit. Ich bin Zeit. Nämlich ein totaler Köln-Fan, also ja, ist egal, mit Köln, Fußball, Köln und so was alle. Und Köln ist einfach nur super. Und ja, dem können, Pauli kommt. Dem können wir natürlich nur zustimmen von hier aus. Lieber Eddie, danke für den Anruf, alles Gute. Danke, ne? Tschüss. Tschüss. So, aus eigener Kraft geschafft heißt unser Thema. Und ich bin gespannt auf eure Anrufe und auf eure Geschichten, was ihr mir zu erzählen habt. Ich freue mich jetzt auf Mirko. Mirko ist 20. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Mirko. Ja. Was hast du geschafft aus eigener Kraft? Also ich habe aus anderer Kraft geschafft, wieder mein Leben in die Hand zu nehmen. Erzähl mal ein bisschen. Ich am Anfang habe ich mit meinen Geschwistern bei meinen Eltern gewohnt, da war noch alles okay. Mhm. Und dann wurden wir anfangs, also wenn irgendwas, immer Stress und sowas alles halt war, musste ich mit meinem Bruder unter in den Keller und dann wurden wir mal verprügelt von meiner Mutter. Mhm. Im Keller verprügelt von der Mutter? Ja. Wie verprügelt? Mit der Hand? Nein, wir mussten unsere Hosen ausziehen, dann mussten wir uns über so einen Stuhl legen und dann hat sie mit einem Ledergürtel auf unseren Arsch die ganze Zeit gehauen. Mhm. Wie oft kam das vor? Puh, sehr oft anfangs. Das ging so um die 2 Jahre dann auch noch. Und da warst du wie alt? Ich bin 15 sowas rum. Ach, 15, so alt schon? Ja. Und hat sie das auch schon gemacht, als du kleiner warst? Ja, auch. Also bist du quasi damit aufgewachsen? Richtig. Dass wenn irgendwas nicht so nach ihrer Nase lief, dass ihr dann den Hintern versohlt bekamt? Genau, oder wenn sie Stress halt hatte mit meinem Papa. Dann auch? Ja. Dann hat er es gemacht oder sie? Na, sie. Mein Papa wusste das am Anfang auch gar nicht davon. Ach so. Weil er ist sozusagen nur arbeiten gegangen, hatte auch kaum Zeit gehabt für uns und sowas. Und meine Mama hat mich sowieso am Anfang an schon als kleines Kind schon gehasst und so die ganze Zeit auch. Wenn meine Mama irgendwo hingefahren ist, zum Beispiel in den Freizeitpark, musste ich mal zu Hause bleiben bei meinem Papa und alles sowas. Mhm. Du hast einen Geschwister, einen Bruder? Zwei. Eine Schwester und einen Bruder. Und wie alt sind die? Mein Bruder ist 22 und meine Schwester ist 14. Ah ja, also bist du in der Mitte, ne? Richtig. Mhm. Der Bruder ist auch versohlt worden, ne? Ja. Und die kleine Schwester? Die nicht, die wurde verschont, weil das ein Liebling war. Ach so. So, dann erzähl mal weiter. Wie ging es dann weiter? Ja, dann dann später haben sich dann meine Eltern auch getrennt, weil durch irgendeinen Streit, was da auch immer war. Und dann später habe ich gesagt zum Papa, dass ich zu ihm mit hinziehen möchte, weil bei ihm ging es mir eigentlich auch besser. Ja. Und meine Schwester ist bei meiner Mama auch geblieben, weil meine Mama wollte eigentlich von Geburt an nur zwei Kinder haben. Mhm. Und ein Junge und ein Mädchen. Und ich war halt der Mittlere, ich sollte eigentlich ein Mädchen werden. Und von da aus hat sie mich auch nicht mehr gemocht. Dann hat sie auch sofort gesagt von vornherein, ja, geh weg zu deinem Papa, ich möchte dich auch gar nicht haben. Und dann ist mein Bruder dann auch noch mitgekommen zu ihm. Dann haben wir da halt ein paar Jahre gelebt, dann ist es soweit eigentlich ganz gut gegangen. Bloß mein Papa, der hat halt noch einen Drang zu meiner Mama gehabt. Obwohl er sie noch so Gast hat, wollte er trotzdem noch mal auf dem aktuellsten Stand von ihm bleiben. Mhm. Weil wir damals ja auch noch guten Kontakt zu ihr hatten, weil wir haben gesagt, so gesagt, wir brauchen ja unsere Eltern beide. Mhm. Und wir können nicht mit einem Familienteil aufwachsen. Lass mich mir eben zwischenfragen. Als du dann bei deinem Vater gewohnt hast, hast du ihm denn da mal alles so erzählt, was da früher abgegangen ist mit den Schlägen? Nein, da wusste er selber alles noch gar nicht. Warum hast du es nicht gesagt? Wir haben sozusagen alles verdrängt, so, weil wir dachten, wenn wir es irgendwie sagen, dass es dadurch irgendwie noch schlimmer werden kann. Mhm. So, also er wollte immer wieder zurück zu der Mutter. Richtig. Und dann? Ja, dann mein Bruder, also dann hat mein Papa irgendwann eine Lebensgefährtin kennengelernt, sie saß dann im Rollstuhl auch. Sie hat auch gesagt, dass das von Vorteil für ihn war, weil meine Mama da in der Zeit Entscheidung war, auch noch vor Gericht, hatte auch dann gesagt die ganze Zeit, ja, ich habe hier eine behinderte Frau. Mhm. Und dann später ist er so voll Aggression gewesen, auch weil er nichts mehr da hingekriegt hat mit dem Gericht und mit seiner Lebensgefährtin, hat er dann mein Bruder dann später dann rausgeschmissen. Mhm. Dann habe ich noch eine lange Zeit lang alleine gewohnt bei ihm zu Hause und dann später halt dann ist es dann sozusagen mit ihm auch eskaliert, dann wollte er mich dann auch schlagen. Mhm. Dann ist mir sozusagen wie alles hochgekommen von meiner Mama aus her. Ich hatte so viel Angst gehabt, dass ich mich dann im Badezimmer eingeschlossen habe dann. Mike, jetzt so viel Zeit ist doch gar nicht vergangen. Du bist jetzt erst 20. Mit 15 hat deine Mutter dich noch geschlagen. Ja. Dann raus, dann das Theater mit dem Vater. Ja, sehr viel passiert in letzter Zeit. Ja, wie lange bist du denn bei dem Vater geblieben? Ich glaube ein Jahr oder sowas höchstens. Ach so, nur ein Jahr? Ja. Dann bist jetzt, ich rechne mal so ein bisschen durch, dann bist du jetzt so 16, 17. Was hast du denn in den Jahren von damals bis heute gemacht? Von damals bis heute viel durchgemacht. Wie gesagt, ich bin dann halt noch ins Heim danach auch kurzer Zeit gekommen, weil ich habe mich ja ins Badezimmer eingeschlossen und dann hat mein Papa auch die Polizei gerufen und hat gesagt, er dreht hier durch, er spielt verrückt. Ja. Und dann habe ich die Tür auch nicht mehr aufgemacht, erst wo die Polizei wieder da, dann hat mein Papa gesagt, kommt, ich möchte ihn nicht mehr haben, nimmt ihn sofort mit. Mhm. Da wusste ich auch gar nicht am Anfang wohin, dann bin ich in eine Psychiatrie reingekommen. Ach du je. Dann war ich da erstmal auch für ein paar Monate gewesen, wusste, habe ich es auch nicht mehr ausgehalten, weil die Ärzte haben auch alle gesagt, der Junge, der ist vollkommen normal, der hat auch gar nichts und ich wollte auch nicht großartig irgendwie darüber reden auch. Mhm. Und dann hat mein Papa gesagt, okay, dann hole ich dich halt wieder zurück. Und als dann der Tag dann angebrochen war, als ich dann wieder zurückkommen sollte, dann haben wir halt den ganzen Tag gewartet bis abends und dann habe ich meinen Papa angerufen und habe gesagt, ja, wo bleibst du denn? Ich möchte zurück nach Hause. Mhm. Da hat er gesagt, na, ich möchte dich nicht mehr hier haben und es wäre besser, wenn du in ein betreutes Wohnen reingehst. Also ich bin dann auch sofort ins Heim gekommen. Und so war es dann auch. Das heißt, deine beiden Eltern wollten und wollen dich nicht. Richtig. Das ist natürlich sehr schmerzlich, ne? Ja. Ich fand es schon schlimm, was du gerade gesagt hast, dass deine Mutter gesagt hat, dann geh doch. Ja. Ja, wie gesagt. Deine eigene Mutter dich nicht wollte und ja, dich als Kind schon so schlecht behandelt hat. Richtig. Und dann der Vater auch noch. In all diesem ganzen Chaos war doch an einen Schulabschluss gar nicht zu denken, oder? Richtig, deswegen habe ich auch ein Abgangszeugnis gehabt nach der Klasse 7. Mhm. Und bist dann ins betreute Wohnen gegangen? Im Heim. Bitte? Heim. Ja, ach so, in ein Heim. Mhm. So, und heute? Was ist heute? Ja, heute habe ich halt meine eigene Wohnung. Ich gehe jetzt wieder zur Schule hin. Ich habe alles eingesehen, dass es eine schwere Zeit gewesen ist. Und jetzt mache ich meinen Hauptabschluss nach. Und ich habe meine eigene Wohnung, werde vom Amt unterstützt auch nebenbei. Ich habe sozusagen jetzt alles so, was ich brauche. Also mit meiner Familie habe ich auch gar keinen Kontakt mehr jetzt danach. Und das Amt finanziert auch dein Leben? Ja, also es bezahlt die Wohnung und noch ein bisschen Lebensunterhalt. Und ein bisschen, und damit kommst du so einigermaßen über die Runden? Ja, es geht. Und musst dann natürlich wahrscheinlich beweisen, dass du auch dass du zur Schule gehst und dich da auch bemühst. Richtig. Mhm. Seit wann gehst du jetzt zur Schule und seit wann hast du die eigene Wohnung? Ich habe die Wohnung jetzt seit 2 Jahren, weil ich bin ja danach in ein Heim gekommen und dann bin ich wieder zurückgekommen zu meiner Mama hin, bei ihr eine Wohnung halt, weil sie sich dann irgendwie geändert hatte, weil sie einen neuen Freund dann auch kennengelernt hat. Mit ihr war das dann auch alles anders gewesen. Und dann ist es ganz hin und her wieder gewesen. Also mein Papa und Mama waren dann wieder zusammen gewesen, dann wieder auseinander. Und das ist aber auch ein Theater bei euch gewesen. Ja. Hin und her und hin und her und hin und her. Ich finde das ganz erstaunlich, Mirko. Denn das, was du gerade geschildert hast, ist ja für ein Kind und für einen Jugendlichen die Hölle. Das ist wirklich die Hölle. Das ist auch die Hölle. Und da sind eigentlich schon die ganzen schlimmen Karrieren vorprogrammiert, dass man selbst dann in der Gosse landet irgendwie. Richtig, eigentlich schon. Und das finde ich toll, dass du es alleine schaffst, deine Wohnung dazu managen. Wie lange musst du noch zur Schule gehen? Dieses Jahr ist Ende dann. Dann hast du einen Hauptschulabschluss? Ja. Mhm. Und wie sind deine Pläne danach? Also meine Pläne danach, ich wollte dann den Realschulabschluss weitermachen, ja, und dann mich eventuell noch weiterbilden. Super, super. Wie erklärst du dir das, dass du in deinen jungen Jahren, du bist ja ein ganz junger Kerl und nach all der schlimmen Vergangenheit, doch jetzt so stark bist und so diszipliniert bist? Ich sag mal so, es hat mich viel Zeit gekostet. Ich habe darüber auch viel nachgedacht und ich habe mir dann halt gesagt, so kann ich nicht weitergehen, weil es war auch eine Zeit lang gewesen, da war ich auch mal Psychiater gewesen, weil ich damit nicht zurechtkam. Mhm. Und da war ich auch richtig aggressiv gewesen, ich war verschlossen gewesen und war auch aggressiv danach gewesen. Und ich habe mir gedacht, das kann irgendwie so nicht weitergehen, ja, weil ich muss was Besseres daraus machen, als wie meine Eltern mir das sozusagen gezeigt haben. Super, super. Respekt, wirklich Respekt. Also da ist so die Entscheidung, ich will mal ein schöneres und besseres Leben haben als das, was meine Eltern mir davor gelebt haben. Richtig. Mhm. So, lass uns mal ein bisschen spinnen, mal so 10 Jahre weiter. Was möchtest du so in 10 Jahren vielleicht machen? Also ich möchte dann in 10 Jahren eine Familie haben, eine eigene Wohnung auch wie jetzt halt auch und ein vernünftiges Einkommen dann auch haben. Mhm. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du es schaffst, Mirko. Und ich bin guter Dinge, dass du das schaffst. Denn ich glaube, die allerschwierigste Phase, die hast du jetzt schon fast hinter dir. Ja. Ne? Nämlich so dieser Übergang aus diesem Chaos in etwas Geordnetes. Und du bist jetzt schon eine ganze Weile in etwas Geordnetem. Bist du in der Schule auch ganz okay? Ja, ist alles top. Alles gut. Was machst du am liebsten in der Schule? Informatik. Informatik? Ja. Na, nicht schlecht. Das klingt nach Zukunft. Richtig. Schön, dass du angerufen hast. Okay. Viel Glück weiterhin. Danke. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Die Anrufer werden immer jünger. Felix, 18. Hallo Felix. Hallo Domian. Ja, Felix. Aus eigener Kraft geschafft. Hm. Erzähl mal. Also ich habe aus eigener Kraft geschafft, mit meinen Eltern wieder ins Reine zu kommen, also wieder rein zu werden. Ja, weil ich bin immer noch in der rechten Szene drin. Mhm. Und meine Eltern haben das nie akzeptiert, nie eingesehen, haben mich deswegen auch rausgeschmissen. Mhm. Und ja, haben mich dann halt wieder nach einer gewissen Zeit, nach 2 Wochen ungefähr, war ich nicht zu Hause, haben mich dann wieder angerufen und haben halt gesagt, komm wieder nach Hause, wir machen wieder was. Und da bin ich halt aus eigener Kraft, habe halt Mut gefasst und gesagt, ach komm, was bringt dir das, wenn du mit deinen Eltern nicht mehr am Reinen bist, wenn du mit denen nicht mehr zusammenlebst, das sind die wichtigsten Personen mit in deinem Leben. Und bin dann halt doch wieder zurück und habe halt versucht, ihnen das Schonen beizubringen, dass ich nicht aussteige, nur weil es ihnen halt zu lieb ist und dass ich nicht zu ihrem christlichen Glauben mich bekenne, ja, und habe halt aus eigener Kraft geschafft, mich mit ihnen wieder ins Reine zu bringen. Zu versöhnen. Zu verständigen. Wie lange bist du denn schon in der rechten Szene? So 3 bis 4, also fast 4 Jahre, 3 Jahre jetzt. Was heißt denn rechte Szene? Wo bist du denn da aktiv? Ich bin mit in einer Kameradschaft vertreten, die in dem Dorf, also wir sind von Zwickau weggezogen, ich mit meinen Eltern, das habe ich nicht ganz verkraftet von dort weg, habe aber zum Glück hier wieder Mut gefasst, Freunde gefunden und das waren halt nochmal solche, wie man gerne sagt, Rechtsextremisten und die, mit denen habe ich zusammen eine Kameradschaft aufgebaut, ja, und haben jetzt selber sogar die, also von meinem Freund, der hat von seinen Eltern ein Haus, also seine Eltern haben 2 Häuser, in dem einen wohnen seine Eltern, in dem anderen wohnt er, hat unten drinnen eine Wohnung und in der oberen Wohnung haben wir halt sowas wie eine Kameradschaft eingerichtet. Was heißt denn Kameradschaft? Seid ihr Nazis? Nazis nicht direkt, Neonazis, sagt man heute. Man sagt Neonazis. Ihr seid Neonazis? Ja. Du auch? Ich auch, ja. Ja. Du findest das Dritte Reich gut? Und Adolf Hitler auch gut? Das ist schon wieder ganz verkehrt. Ich bin ja leider Gottes erst 18. So, und da liegt das halt damit beschäftigt. Ich habe in der Zeit nicht gelebt, ich weiß nicht viel von der Zeit, bin kein Augenzeuge und nichts. Und deswegen denke ich daran nicht so sehr. Also wir sind da nicht so extrem drauf. Ich habe mich verstanden. Deshalb denkst du da nicht so dran? Nee, ich habe da nicht gelebt, also kann ich darüber auch nicht viel reden. Na gut, da kann man sich informieren. Ja, habe ich auch. Ich weiß, was dort passiert ist. Ich weiß, was dieser besagte Herr gemacht hat. Ich weiß, was die anderen besagten Herren gemacht haben. Hm. Wie es abgelaufen ist, ich kenne mich da sehr, sehr gut aus, nur ja, ich habe halt nicht gelebt, ich bin kein Augenzeuge. Das ist okay, okay, das heißt ja nichts. Findest du es gut, was damals gelaufen ist? Nicht alles, nicht alles. Was fandst du denn gut? Also was ich gut fand, das war zum Beispiel der Hitler, der war ja nicht nur ein böser, großer Meister, das war ja ein Stratege, der wusste, wie er es gemacht hat, der wusste, wie er es angefasst hat. sein einziges verfluchtes Problem war, in Russland einzumarschieren. Hätte er das sein lassen? Dazu später. Deine Eltern wissen, was du jetzt machst im Moment. Die wissen, was ich mache. Und was sagen die dazu? Die sagen immer noch, es ist schlimm für dich, es passt nicht zu dir, es passt nicht zu meiner Figur, es passt nicht zu meinem Hirn, weil die haben mich christlich erzogen. Nur ich habe nach einer gewissen Zeit gesagt, ich will nicht mehr christlich, ich bin weg. Lasst mich in Ruhe. Und deswegen... So, deine Eltern haben dich jetzt wieder aufgenommen, sind trotzdem darüber betroffen und unglücklich, dass du in diesen Kreisen verkehrst. Ja. Aber sie haben dich nicht ausgestoßen. Ja, und deswegen habe ich mich geändert. Ich bin nicht mehr so sehr extrem drauf, wie es mal war. Ich bin nicht mehr so mit Schlägerei und Hauerei und keine Ahnung, also alles Mögliche. Halt. Das machst du nicht. Schlägereien gibt's nicht. Schlägereien gibt's schon, aber nur diese, die ich nicht anzettel. Ich habe früher Schlägereien selbst angezettelt. Ja. Ich habe schon Molotow-Cocktails auf Asylantenheime geschmissen, alles so ein Scheiß. Also Anzeigen bekommen, alles. Ja, hast du auch schon Verfahren gehabt oder warst du im Jugendknast? Mehrere. Also im Jugendknast war ich zum Glück noch nicht. Ich saß aber zwei Tage lang im Ordnungshaft, saß ich. So, Felix, jetzt muss ich dir mal was sagen. Ich habe dich erst mal eine ganze Weile reden lassen. Ich bin darüber entsetzt, was du sagst. Ich bin wirklich entsetzt darüber. Ich finde, dass man auch als junger Mann, auch als junger Mensch, auch wenn man, ich bin auch kein Augenzeuge aus dieser Zeit, dass man verdammt nochmal die Pflicht hat, sich genau zu informieren, was damals passiert ist. Und das ist die größte Katastrophe, die in Deutschland passiert ist. Es ist die größte Schande für uns Deutsche, was da damals geschehen ist. Und jegliches Sympathisieren damit finde ich absolut, absolut ätzend, muss ich hier sagen. Wenn du mir anfängst, du hast Molotow-Cocktails geworfen auf andere Menschen, müssen wir darüber sprechen, was das für eine Schweinerei ist? Wenn müssen wir nicht. Das wollte ich ja eigentlich gar nicht ansprechen. Ja, das aber. Ist halt jetzt ins Gespräch gekommen. Ja, aber das ist doch okay, dass du es jetzt angesprochen hast. Das gehört ja dazu. Wenn du dich schlägst mit Ausländern oder mit anders denkenden Leuten, ist das eine Schweinerei, sage ich dir. Ich weiß. Ja. Aber ich weiß nicht, ob du es schon selbst mitgekriegt hast. Ich war ein einziges Mal, ich werde auch nie wieder dorthin fahren, ein einziges Mal in Berlin. Ja. Ich bin durch Kreuzberg gelaufen, alleine. Diese Menschen, ich habe keinen einzigen Ton gesagt, diese Menschen sind auf mich losgegangen. Die haben mich so dermaßen verprügelt, ich lag zwei Wochen lang im Krankenhaus. Felix, wenn dem so sein sollte, ist das genauso eine Schweinerei. Weißt du? Aber man, verstehe ich nicht. Aber man erwidert keine Dämlichkeit mit einer anderen Dämlichkeit. Ich finde, dass man immer ein Vorbild sein sollte für andere. Und wenn du anfängst, das Dritte Reich in irgendeiner Weise oder Adolf Hitler in irgendeiner Weise dir schön zu reden, da führ dir mal vor Augen, wie viele Menschen draufgegangen sind durch diesen Menschen. Führ dir mal vor Augen, auch wenn du ein national denkender Mensch bist, wie dieses Regime Deutschland kaputt gemacht hat. Abgesehen von den Millionen und Millionen, die ihr Leben verloren haben, wegen einer wahnwitzigen Idee. Aber heutzutage kämpfe ich ja eigentlich nicht mehr für Hitler, für diese Leute. Ich kämpfe ja gegen ganz andere Sachen. Ich kämpfe zum Beispiel, dass diese besagten Amerikaner, wie sie sich auch nennen wollen, dass die Besatzer rauskommen. Dass wir mit diesen Leuten keinen Stress mehr haben. Wieso haben wir haben keine Besatzer in Deutschland mehr. Wir waren russische Besatzung, jetzt sind wir amerikanische Besatzung. Das ist aber nun Gott sei Dank vorbei. Ja, russische Besatzung ist vorbei, aber jetzt sind wir in der amerikanischen Besatzung. Wir haben keine Besatzung in Deutschland. Deutschland ist ein souveräner Staat. Da bin ich mir nicht so sicher. Das heißt nicht, es kommt ja auch an, ob du dir sicher bist, das sind einfach Fakten, dass wir einen souveränen deutschen Staat haben, nach der Wiedervereinigung. Ja. Weißt du, Felix, wenn du ein engagierter junger Mann bist und dich gegen Dinge zur Wehr setzen möchtest, ist das ja okay. Aber mach es auf dem Boden einer demokratischen Partei. Bring dich da ein. Das, was du machst, du richtest nur Unheil an. Du hast schon viel Unheil angerichtet. Das, was du mir gerade angedeutet hast, ist wahrscheinlich schon sehr schlimm. Wenn du mir alles erzählen würdest, wäre ich wahrscheinlich hier fassungslos. Dann würdest du von deinem Stuhl dort bestimmt runterfallen. So. Aber das möchte ich nicht, weil so oft, wie ich dich schon im Fernsehen gesehen habe, ich kann dich eigentlich relativ gut leiden. Ja, das ist ja nett. Freue ich mich. Aber ich kann deine Eltern auch verstehen, dass die natürlich Sorge um dich haben. Ja, damals. Aber ich bin ja jetzt ein ganz anderer Mensch geworden. Ich bin zwar noch... Ja, dann geht doch noch einen Schritt, Felix, dann geht doch noch einen Schritt weiter. Ich meine, du hast schon eine Verbesserung durchgezogen. Dann geht doch noch einen Schritt weiter. Das kann ich nicht. Das geht nicht. Warum nicht? Dann fühle ich mich nicht mal wohl. Weil ich würde mich niemals nach diesem Staat fügen. Ich würde es niemals machen. Ich würde niemals. Was willst du denn für einen Staat haben? Hä? Was willst du denn für einen Staat haben? Was ich für einen Staat haben will, ich hätte zum Beispiel einen Mann am Oberhaupt. Das war für mich der Udo Vogt. Das ist ein Spitzen. Ja, da müssen wir nicht weiter drüber reden. Das war der Führer der NPD. Da möchte ich auch jetzt keine Werbung hierfür machen, will ich dir sagen. Ja, das ist. Weißt du, ich will dir mal sagen, ich komme aus einer Familie, alle meine Verwandten, mein Vater, meine Onkels waren in diesem verdammten Zweiten Weltkrieg. Ja. Ich habe das direkt noch alles erzählt bekommen, was damals los war. Ich habe viele Verwandten in Berlin und weiß, was in Berlin los war, während der Nazi-Zeit und auch nach dem Krieg. Ja, ich weiß, was in Dresden los war. So. Es ist eine Gnade, dass wir heute so einen Staat haben, wie wir ihn haben. Denn wenn du jetzt ankommst, was in Dresden los war, ja, das ist auch zu verurteilen, dass die Alliierten Dresden in Schutt und Asche gelegt haben. Auch darüber müssen wir nicht diskutieren. Aber die Alternative ist nicht der Nationalsozialismus, sondern die Alternative ist die Demokratie. So gut, wie es uns jetzt allen geht, ging es Deutschland noch niemals zuvor in seiner Geschichte. Noch niemals. Da wäre ich mir nicht so sicher. Da bin ich mir aber sehr sicher. Ein Spitzenbeispiel. 1936, wie viele Arbeitslose gab es da in Deutschland? Jetzt komm ja nicht mit dem Quatsch an. Felix, ich dulde das nicht, dass wir hier auf so einem albernen Niveau reden. Vergiss bitte nicht die vielen, vielen, vielen Millionen Menschen, die dieses Regime auf dem Gewissen hat. Und du bist die junge Generation. Und du sollst Vorbild sein. Und du sollst nach vorne gucken. Du sollst Vorbild auch für die noch Jüngeren sein. Und nicht die alten Kamellen nachlabern. Ich weiß, was es bedeutet, ein Vorbild zu sein. Ich habe 3 kleine Neffen. Ja, so. Also hast du eine Verantwortung. Ich habe eine sehr große Verantwortung, ja. Also Felix, unterhalte dich mal mit Leuten, die, vielleicht wäre das gar nicht so, es gibt ja so Projekte, unterhalte dich mal mit Angehörigen, die durch die Nazi-Herrschaft sehr viel Leid erlitten haben von Nachfahren. Vielleicht wirst du dann ein bisschen anders denken. Nur das Problem ist bei mir, ich stehe ja heutzutage, da hast du mich jetzt eigentlich im Großen und Ganzen leicht falsch verstanden. Ich stehe ja gar nicht mehr so sehr für dieses, da war ich früher mit rechter Hand heben und so, aber dafür stehe ich gar nicht mehr so ein. Das war vor 2 Jahren ungefähr. Okay, aber du distanzierst dich ja auch nicht klar davon. Was? Du sagst ja auch nicht ganz klar, das ist nicht mehr meine Welt. So wie du mir das jetzt... Szene. Ja, so wie du es mir gerade erzählt hast, es gibt eine gewisse Sympathie für all das, was früher geschehen ist. Ja. Ja, und denkst du an die Millionen Menschen, die gestorben sind? Ja, natürlich. So, und wenn du nur... Wie bitte? Es sind 3 meiner Verwandten mit dabei. So. Und allein das ist das Argument. Reden wir da noch weiter? Ist das in irgendeiner Weise politisch vorbildlich? Nein. Nein und nein und nochmals nein. Nur es ist ja auch nicht... Ich möchte, dass es in Deutschland keine KZs mehr gibt. Ich möchte, dass in Deutschland keine Juden mehr vergast werden. Keine Homosexuellen, keine Zigeuner, keine Kommunisten. Keine Andersdenkenden. Und ich will auch, dass junge Leute nicht mehr so denken. Wie ich. Wie du, ja, genau wie du. Aber ich stehe jetzt eigentlich für ganz andere Sachen ein. Ich habe so sehr viele Sachen, wo ich einfach sage, das muss durchgesetzt werden. Anders geht's nicht, sonst werden wir hier nicht mehr rein. Weil es ist einfach nur scheiße, wie es aussieht. Weil ich bin ja auch nicht mehr so sehr mit Ausländer raus, Ausländer raus. Ich war zum Fest der Völker in Altenburg. Das ist und nicht ohne Grund Fest der Völker. Da kommen Leute aus der Ukraine, da sind Leute aus Russland, da sind Leute aus Italien. Mhm. Alle möglichen. Da sind Redner und Bands aus verschiedenen Ländern. Mhm. Und da war ich gewesen. So, und es war einfach nur der absolute Hammer, wie ich mich mit diesen Leuten verstanden habe. Okay. Ich habe mich mit einer britischen Band... Ja, soweit das nicht alles Nazis waren, dann wäre es ja gut. Was? Nochmal bitte. Ich sag, soweit das nicht alles Neonazis waren, ist es ja gut. Ja, in Russland gibt es bestimmt keine Neonazis. Die gibt's auch. Es hieß ja nicht umsonst Fest der Völker. Es heißt, Okay, also ich glaube, wir haben uns gut ausgetauscht. Und ja, ich kann nur meine Hoffnung zum Ausdruck bringen, dass du da ein bisschen dich noch weiter entwickelst oder sehr weiterentwickelst. Mhm. Und vor allen Dingen, dass du dann auch im Reinen bist mit deinen Eltern. Darüber bin ich sehr, sehr froh, dass sie mich endlich wieder akzeptiert haben, obwohl ich so drauf war und immer noch leicht bin. Ja. So. Darüber bin ich froh. Immerhin ist es mutig gewesen, dass du hier angerufen hast. Das war dir klar, dass ich dich nicht hier lobhudel. Ja, das ist mir schon klar. Und dass wir gesprochen haben. So. Und darf ich noch mal kurz was sagen? Bitte. Das geht jetzt an die Menschen dort draußen, auch wenn es nicht richtig ist von mir. Was ich jetzt sage an meine ganzen Kameraden, die gerade zugucken. Die kleine Kadelin, die gestorben ist von einem Kinderschänder, auch wenn es eine Ausländerin war, geht mir der Wagen ins Herz. Also Kameraden, nehmt euch ein Herz, denkt an dieses kleine Mädchen, auch wenn es eine Ausländerin war. Wir streichen mal den letzten Satz weg, ne? Hm? Wir streichen mal den letzten Satz weg. Ja, okay. Ne? Das, okay. Das ist ein großes Unglück, dass das passiert ist. Egal, ob der Täter ein Ausländer ist oder kein Ausländer ist. Ja, ich so, Felix, jetzt machen wir Schluss. Jetzt haben wir lange genug geredet. Okay. Alles Gute wünsche ich dir. Dann bedanke ich mich bei dir. Ne? Tschüss. Mach's gut. Tschüss. Julian, 27, guten Morgen. Ja, hallo Domian. Julian. Genau. Jetzt bin ich richtig in Wallung geraten hier. Ja, habe ich mir schon gedacht. Da muss man sich ja erstmal wieder ein bisschen abregen. Kann deine Aufregung da auch nachvollziehen. Was denkst du dazu, was du gerade gehört hast? Also ich habe selber zwei Bekannte. Ich wohne im Westen Deutschlands und ich habe zwei Bekannte, die aus dem Osten mehr oder weniger geflüchtet sind, weil also relativ alternative Leute, die da gar nicht klargekommen sind, weil so eine große rechte Szene drumherum war, also mit Prügeleien und allem, ohne dass jemals irgendwer ein Wort gesprochen hat. Mhm. Die sind förmlich von da geflüchtet. Also ist schon krass, was immer noch so abgeht heutzutage. Es ist wirklich eine Schande für unser Land, dass es da noch so viele Aktive in dieser Szene gibt. Ja, ich finde es richtig eine Schande. Ich bin darüber richtig empört. Und ja, auf jeden Fall. Wenn man das dann so konkret nochmal hört, ist das wirklich furchtbar. Also allein schon aus dem, ich habe es ja gerade schon gesagt, unter dem Gesichtspunkt eines nationalen Denkens muss man ja nun wirklich diese Vergangenheit so etwas von verabscheuen und naja, was reden wir? Wir sind uns völlig klar. Wir sind uns einig. Julian, aus eigener Kraft geschafft, deine Geschichte. Genau, ja. Also bei mir fing alles irgendwie damit an, dass ich kurz nach dem Abi angefangen habe zu kiffen. Mhm. Also mit ein paar Freunden irgendwie so da reingeraten und so ungefähr vom ersten Tag an direkt täglich gekifft habe und auch relativ viel, so 1 bis 2 Gramm, und bin dadurch, also war schon vorher so leicht depressiv und auch immer so ein bisschen Stubenhocker gewesen, aber bin dadurch natürlich noch extremer da reingefallen halt in diese ganze Lethargie, depressiv und ach, das Leben nervt mich so an und was nicht alles dabei war. Gras macht absolut träge, ne? Ja, also sicherlich hat es auch was mit der Lebenseinstellung drumherum zu tun. Ich kenne heutzutage ein paar Leute, die, sag ich mal, drauf klarkommen, die das ab und zu konsumieren und so. Aber ich denke, man sollte es auch nicht so verteufeln wie den Alkohol. Ich denke, wenn ich so viel gesoffen hätte, wie ich gekifft hätte in den Jahren, dann ging es mir heute nicht mehr so gut wie jetzt. Ja, aber wir wollen es auch nicht verharmlosen. Ne? Nee, auf keinen Fall. Ja. Du hast nach dem Abitur angefangen damit. Ja. Hast du denn dann währenddessen auch schon noch was anderes angefangen, also ein Studium oder eine Lehre oder sowas? Ja, erstmal habe ich Zivildienst gemacht in der Hausmeisterei von einem Altenheim. Das hat mir auch relativ viel Spaß gemacht, mal wieder einen strukturierten Tag zu haben, Praxisbezug und so. Aber nach dem Zivildienst habe ich dann Studium angefangen, und zwar also Englisch, Anglistik und Soziologie als zweites Fach, im Magisterstudium. Mhm. Das schien eigentlich so obligatorisch nach dem Abi, das waren meine Interessen auch in der Schulzeit und habe aber nie so richtig eine Perspektive gehabt. Und das Kiffen kam halt dazu. Ich habe relativ wenig gelernt, habe halt viel, so klassische Realitätsflucht betrieben. Ich habe Computer gespielt und vom Internet gehangen und so ein Kram. Und blieb es denn dann im Laufe der Zeit bei dem Kiffen oder kamen noch andere Drogen dazu? Nee, also andere Drogen kamen sporadisch ganz ab und zu mal dazu, aber das war nie in dem Sinne ein Problem. Ja. Was kam denn dazu, wenn da was dazu kam? Ja, also so irgendwann mal öfter in der Disco gewesen und dann halt auch mal Ecstasy genommen. Ja. Und ganz lustig abgetanzt und so, aber das war dann auch wieder, das war kein Thema mehr dann irgendwie auf Dauer. Aber das Kiffen, das blieb eigentlich die ganze Zeit erhalten. Ich habe immer mal alle paar Monate eine Pause gemacht von 1-2 Wochen, aber dann ging es halt wieder los. So mehr Schritt um Schritt und immer wieder dann irgendwann täglich. Also du versankst immer mehr in dir selbst. Ja, ziemlich genau das. Ja. Und, wie viele Jahre ging das? Ja, also das ging erstmal die 3 Jahre, die ich studiert habe, bis kurz vor der Zwischenprüfung. Ja. ich habe halt, wie gesagt, keine Perspektive dann in dem Studium mehr gesehen, teilweise wahrscheinlich auch, weil mein Tellerrand einfach relativ beschränkt war in der Zeit, und habe mich an die Zivi-Zeit erinnert und die Hausmeisterei und wollte eigentlich was Praktisches endlich mal wieder machen. Und dann nach 16 Jahren irgendwie vor einem Menschen sitzen, der einem was erzählt, das hat mich dann einfach irgendwie angenervt, und dann habe ich ein Praktikum in der Schreinerei gemacht und das hat mir auch super gefallen. Und in einem anderen. Hast du das Studium da schon abgebrochen, oder? Ja, genau. Ja, das Studium habe ich dann im Endeffekt schon abgebrochen. Studium abgebrochen? Ja. Praktikum in der Schreinerei und währenddessen auch immer noch gekifft? Ja. So, und dann? Ja, und dann habe ich in einem anderen Betrieb die Ausbildung angefangen in dem Jahr. Und auch noch immer gekifft? Ja. Also Ausbildung abgeschlossen? Nee. Weil du gekifft hast? Auch, ja, auf jeden Fall. Also dazu kam das Praktikum, wo ich gemacht habe, ich habe das sowieso von der Pike auf gelernt. Ich hatte halt als Hobby früher nie so super viel rumgebastelt. Ich musste sägen lernen, wirklich alles von der Pike auf. Das hat in dem kleinen Betrieb, wo ich das Praktikum gemacht habe, auch ganz gut geklappt. Ja. Aber in dem etwas größeren Betrieb, wo ich dann die Ausbildung angefangen habe, da ging es von Anfang an eigentlich nur bergab. Also ich bin dann auch irgendwann gemobbt worden, im Nachhinein sagen vielleicht teilweise zu Recht, weil ich halt einfach, immer so der Studioso geblieben, der keine Ahnung von den Dingen hat. Und so, jetzt hast du die Sendung aus eigener Kraft geschafft. Genau. Ja, irgendwann muss es dann bergauf gegangen sein. Ja, als die Ausbildung zu Ende war, als ich abgebrochen habe, stand ich natürlich vor dem Nichts. Studium abgebrochen, Ausbildung abgebrochen. Wie alt warst du da? Da war ich, das war Anfang 2007. Also da war ich noch keine 25, knapp 25. So. Nix in der Hand. Im Prinzip die Zeit vertrödelt, ne? Die vorher gelaufen ist. Finde ich, ja. Also ich meine, vom Studium habe ich noch relativ viel mitgenommen und ich kann jetzt auch einen Boden verlegen, aber wirklich. So, was ist dann passiert? Ja, dann ist passiert. Erstmal noch gar nichts. Ich habe eigentlich angefangen, das war das Kuriosum, was eigentlich dazu beigetragen hat, dass es mir heute wieder gut geht. Ich habe angefangen, Online-Poker zu spielen. Ach, guck. Ja, und zwar also ohne eigenen Einsatz, einfach so mit null gestartet und halt immer diese... Könnte ja von einer Sucht in die andere, könnte man ja kommen. Ja, genau, natürlich, prinzipiell schon. Auch ich habe dann halt immer diese Free-Rolls gespielt, ohne Einsatz, und habe irgendwann mal an so einem Jubiläumstag von denen, bei so einem 1.000-Dollar-Free-Roll, bin ich dann Dritter von 4.000 Spielern geworden, habe $60, was jetzt auch nicht gerade viel ist, $60 gewonnen und habe dann eigentlich immer weiter gespielt, auch so an kleinen Tischen immer nur, und bis dann irgendwann $120 draus geworden waren. Aber immer online? Ja, immer online. Immer online. Ja, wir haben auch mit Freunden ab und zu mal eine kleinere Runde gemacht oder so, das war auch ganz okay. Und hörte denn währenddessen das Kiffen auf? Nein, auch noch nicht. Nein. Nee. Das macht nicht so spannend. Wann hörte das Kiffen auf? Genau, ja, das Kiffen hörte eigentlich auf erst im zweiten Teil von 2007. Dann habe ich ein Jobangebot bekommen von einem Bekannten von mir, der in der Firma gearbeitet hat. Und das war einfach nur Datenerfassung für ein Marktforschungsbüro. Also Fragebögen einsetzen für eine Computermaske. Mhm. Und die Arbeitsbedingungen hörten sich ganz gut an, nette Leute im Büro, und habe ich gesagt, da fängst du jetzt an. Und habe mir aber diesmal gedacht, jetzt auch von der Poker-Einstellung her, einfach dieses Prinzip des Spielens, seine Chancen irgendwie sehen und bewerten, darauf dann dementsprechend viel setzen. Ach so. Und das dann halt auch durchziehen. Sehr klug. Also wirklich diese Einstellung irgendwie, die ich habe einmal... Das hast du aus dem Pokern gelernt? Ja, im Endeffekt schon. Ich habe irgendwann an einem Wochenende, kurz bevor der Job anfing, habe ich fast 24 Stunden durchgespielt, habe da bestimmt so $40 gemacht und habe mir dann... Ich ging am Ende raus durch die Welt und dachte mir, hör mal, so musst du eigentlich normal leben. Das ist wirklich eine gute Lernerfahrung. Ja, das ist wirklich eine coole Lernerfahrung. So, was ist heute, 2009? Was macht unser Julian? Heute bin ich genau in demselben Büro, Leiter von der Datenerfassungsabteilung. Super. Mit 30, 40 Leuten unter mir. Wow. Und macht einen Heidenspaß. Also ich habe mich da von Anfang an hochgearbeitet. Ich habe halt gesagt, ich mache das nicht mehr so wie eine Ausbildung. Das hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht, dass das so ein Dreh noch nimmt, dass du Abteilungsleiter von 40 Leuten geworden bist, nachdem du jahrelang da irgendwie träge in der Ecke gequalmt hast. Genau. Rauchst du heute auch noch irgendwie ein bisschen? Ganz selten, ja. Aber also ganz selten. Ein paar Monate mal, ja. Also wirklich was Besonderes. Aber du hast absolut daraus gelernt, aus der Zeit, dass das genau die falsche Verhaltensweise war. Ja, natürlich. Ich habe einfach nur so nach dem Motto auf mein Glück gewartet, aber wenn man nichts tut, dann kann man das Glück auch nicht beim Schopf packen. Irgendwo. Weißt du, ich glaube ja manchmal, wenn man so viele Jahre irgendwie fehlgeleitet ist und fehlgelaufen ist, das ist zwar dann im ersten Moment eine Zeitverschwendung, letztendlich aber hast du einen ganz, ganz gewichtigen Erfahrungswert gesammelt, der für dein Leben wahrscheinlich Gold wert ist für die nächste Zeit. Ja. Also ich betrachte das heute auch immer so, dass ich sage, eigentlich hat es mich mit zu dem gemacht, der ich jetzt bin. Genau. Und umarme das halt eher, als dass ich mich irgendwie dafür schäme oder denke jetzt, oh Gott, die Zeit hast du komplett verschwendet. Also viel mitgenommen, immer was ich konnte irgendwie. Ja. Manchmal braucht man eben eine gewisse Zeit, bevor man sich befreit hat, ne? Bevor man dahin kommt, wo man eigentlich hin soll. Ja. Ja, toll. Auch toll, Julian. Gratulation. Danke für deinen Anruf. Ja, kein Problem. Danke. Viel Glück auch dir weiterhin. Dank. Vielen Dank, dir auch. Tschüss. Tschüss. Und hier ist die Annette. Und Annette ist 55. Guten Morgen, Annette. Ach, guten Morgen, Domian. Ja, guck, ich bin's. Jetzt bist du ganz erstaunt, ne, dass du dran bist. Ja, allerdings, denn ich habe schon sehr oft zu ziemlich vielen Themen versucht. Ah, umso schöner, dass du jetzt da bist, bei diesem eigentlich ja sehr positiven Thema aus eigener Kraft geschafft. Ja. Was hast du geschafft? Ich habe mehrere Phobien überwunden. Oh, welche zum Beispiel? Spinnenphobie. Ja. Wasserphobie? Was ist das? Das klingt so nach Julia Siegel. Nein, Schatz, beiseite. Knöpfe. Ja, aber die hatte keine Wasserphobie. Nein, das war alles. Ich habe das gesehen im Fernsehen. Das war alles. Die wollte sich nur interessant machen, glaube ich. Was war das bei dir mit der Wasserphobie? Ich konnte nicht über Brücken oder kleine Brücken gehen. Ach so. Oder wenn ich am Wasserfall war zum Beispiel. Also wenn du vor einem Wasserfall standest, dann, was war dann? Ja, dann habe ich Angstzustände gekriegt. Ach so. Ich habe einfach vor diesem rauschenden Wasser und immer das Gefühl, da zieht mich irgendwas nach unten. Aber du konntest dich waschen, duschen oder so, das war kein Problem. Kein Problem. Konntest du Schiff fahren? Merkwürdigerweise ja. Merkwürdigerweise ja. Also Spinnenphobie, Wasserphobie, was noch? Knöpfe. Das ist ja auch sehr schrecklich. Das habe ich auch schon mal gehört, dass Leute Phobien vor Knöpfen haben. Ja, komisch, ne? Mhm. Links abbiegen und Messi war ich auch ein paar Jahre. Also du warst vermüllt in der Wohnung? Ja. Und du konntest nicht links abbiegen? Nee, beim Autofahren. Da war in dir ich eine... Angst gekriegt. Hast du Angst gekriegt? Ja. Mhm. Noch mehr? Ich habe mich dann überwunden, aber... Und ich bin eine sehr gute Autofahrerin. Ich fahre jetzt 37 Jahre unfallfrei. Das hat sich auch alles gegeben, weil ich das alles eigentherapiert habe. Jetzt haben wir ja so viele aufgezählt schon. Gab es etwa noch eine Phobie? Ja, das ist keine Phobie, aber ich war so am Anfang von Animal Hoarding. Was ist das denn? Das ist Tiere sammeln. Lebendige Tiere? Von allen Ecken Tiere aus zweiter, dritter Hand gekriegt und hat einfach das Mitleid so überwogen. Und die wohnten dann alle bei dir in der Wohnung? Ja, ich hatte zeitweise tatsächlich 30 Tiere. In einer Wohnung, die war wie groß? Ich habe ein Haus. Ein Haus? Ja. Na, immerhin, aber 30. Was waren da für Tiere in dem Haus? Hauptsächlich Großvögel. Bios, Nymphensittiche. Das ist ja abgefahren. Wie nennt man das? Da gibt es einen Fachbegriff. Animal was? Bitte? Wie nennt man das? Animal? Hoarding? Animal Hoarding. Ach. Also sammeln, Hoarding. Ja, ja. Mhm. Ist das als Krankheitsbild sogar bekannt? Ich glaube ja. So, jetzt bin ich mal. Wie viele Jahre hast du mit diesen Phobien dich rumgeschlagen? Also mit der Spinnenphobie, das habe ich richtig Schritt für Schritt therapiert. Das habe ich vorhin schon deinen Hintergrundleuten, bei denen ich mich noch sehr bedanken möchte. Die sind sehr nett. Sehr nett, dass du sagst. Ja, dann habe ich das... Nein, lass mich nur noch sagen, damit ich so zeitlich einordnen kann. Du bist jetzt 55 Jahre alt. Ja. So grob, wie viele Jahre hast du erstmal gelitten unter den Phobien? Oh, die Spinnenphobie, das war lange. Also bis 20 bestimmt. 20 Jahre? 20 Jahre, ja. 20 Jahre. Also ich bin unter die Decke gegangen, wenn die kleinste Spinne nur im Zimmer war. Schweißausbrüche. Und diese anderen Phobien? Kann ich mal erzählen. Ich habe bei meinem Vater früher als Jugendliche in der Werkstatt gearbeitet, in der Modellbauwerkstatt, und da ist mir so eine dicke Spinne über die Kleidung gelaufen, über den Bauch. Mhm. Und ich hatte damals einen Pullover an, so einen Rock, einen dicken Rock, dann ein Unterhemd drunter, und dadurch habe ich auf dem Bauch einen breiten roten Streifen gekriegt. Also so schlimm war die Phobie. Wahnsinn. Und diese anderen Phobien sind dann so peu à peu auch nachträglich entstanden? Ich weiß nicht, ob das nachträglich war. Aber die tauchten dann später auch auf. Irgendwie war das alles da. Mhm. So, jetzt bin ich gespannt, wie du das eigenständig ohne eine psychologische Betreuung geschafft hast, da rauszukommen. Die Spinnenphobie, da habe ich mir ein Buch genommen mit Spinnen, also über Spinnen. Mhm. und habe mir Handschuhe angezogen als erstes und habe das mit Handschuhen umgeblättert, also nur an den Ecken, dass ich die Spinnen nicht anfassen musste. Ja. Und dann habe ich, also das hat wirklich Monate gedauert. Dann habe ich ganz vorsichtig die Bilder hinterher mit Handschuhen immer noch angefasst. Später konnte ich die Handschuhe ausziehen und die Fotos anfassen. Ja. Ja, und irgendwann war das überwunden. Da konnte ich das alles ohne Schweißausbrüche, ohne Zittern. Achso, ich dachte, du hättest dir dann irgendwann mal eine Spinne gekauft, eine große, und hättest die über deine Hand laufen lassen. Nee, ich konnte aber kleinere anfassen. Achso. Also wie nennt man die? In Englisch Daddy Long Leg, die eigentlich in allen Häusern sind. Ja, aber das ist natürlich ein großer Fortschritt schon für jemanden, der eine Spinnenphobie hat. Mein Sohn, mein Ältester, wohnt im Hause und hat zwei Vogelspinnen. Oh. Ich kann nicht anfassen, aber ich kann sie füttern und ja, auch pflegen, wenn der mal nicht da ist. Also Annette, ich will dir mal sagen, bei einer Vogelspinne hätte ich auch eine Spinnenphobie. Die würde ich auch nicht anfassen. Nee, anfassen kann ich die auch nicht. Aber okay. Ich gucke sie mir an und habe sogar schon mal einen Fotoapparat reingehalten, um die zu fotografieren. Mhm. Wie hast du die anderen Phobien losgekriegt? Wasserphobie, das ist so langsam gegangen. Ich weiß gar nicht mehr, wer das gemacht hat. Ach, das ist schon so lange her. Ich habe ja mehrere Jahre in Afrika gewohnt. Ach so. Ich glaubte sogar, das war mein Ex-Mann. Der hat mich dann an die Hand genommen und immer wieder über diese wirklich schlimmen Brücken geführt. Das bestehen ja nur aus Baumstämmen. Und irgendwann war ich das auch los. So, und das links abbiegen? Da habe ich mir einfach gesagt, stell dich nicht so blöd an. Also ich höre schon, du hast dich du hast dich konfrontiert mit der Phobie. Ja. Das gibt es auch in der Psychologie als Therapieform, wirst du wahrscheinlich wissen. Ja, habe ich schon mal gehört. Ja, dass man mit dem Patienten genau im Prinzip das macht, was du da selbst für dich gemacht hast. Und das funktioniert bei einigen Leuten sehr, sehr gut. Bei manchen nicht, aber bei einigen ist das genau das Richtige. Ja. Nach dem Motto, habe ich eine Spinnenphobie, muss ich irgendwann meine Hand in ein Terrarium mit Spinnen legen können. Oder sowas, irgendwie sowas. Oder habe ich eine Aufzug... Könnte ich nicht unbedingt. Also ich jag große Spinnen auch immer aus dem Hause. Ja gut. Muss ich nicht so direkt um mich haben. Aber das ist ja doch auch ein ganz großes, finde ich, ein ganz großes Erfolgserlebnis, wenn man das alleine geschafft hat, weil... Ja, finde ich auch. Ne, weil diese Phobien dich ja... Du saßt ja, du hast ja im Gefängnis dieser Phobien gesessen quasi. Ja. So kann man sagen, ne? Ja, man ist wirklich nicht mehr man ist nicht mehr sich selbst. Nee, wie heißt das jetzt? Ja, sich selber Herr über sich selbst. Ja, genau. Wenn man sowas hat. Wie lange bist du die Sache? Von Herzrasen, Schweißausbrüche, das ist nicht normal. Ganz einfach. Aber das bedeutet ja auch schon, dass man mutig ist. Und dass man eine Entschiedenheit an den Tag legt und vor allen Dingen eine Entscheidung getroffen hat, ich will da raus. Ne, sonst ging es ja nicht. Ach, für deine Entschiedenheit habe ich mich vorhin noch, fand ich so toll, bei diesem Neonazi. Ich habe so Herzrasen gekriegt. Es ist erschütternd. Und dieser letzte Satz, auch wenn es Ausländer sind. Ja. Ich weiß nicht, was... dass du da mit so einer trotzdem noch Ruhe so das geschafft hast, den so abzuwürgen. Ja. Ja, weißt du, Annette, man könnte jetzt auch sagen, warum unterhältst du dich überhaupt mit dem? Ich finde das sogar sehr, sehr wichtig, dass man sich mit jungen Leuten unterhält. Ja. Die so denken, ich will die gar nicht rausschmeißen. Aber Einsicht hat er bestimmt nicht. Ich habe auch ein bisschen Sorge, ja, dass das. Ja. Vielleicht können die, da er jetzt bei den Eltern ist, vielleicht können die Eltern doch wieder auf ihn einwirken. Ich habe nochmal eine Frage auf deine Person bezogen. Wie lange bist du jetzt phobienfrei? Seit, ich denke, 4 Jahren. Seit 4 Jahren. Messi, das war das Letzte. Und das ist jetzt ein besseres und schöneres und freieres Leben natürlich. Ja, natürlich, ja. Ja. Super, super. Ich habe heute fast alles nur Leute, die ganz tolle Sachen geschafft haben. Also das Einzige, wo noch ein bisschen Rest besteht, das ist mit Knöpfen. Ach so, die Knöpfe. Ja, aber kriege ich auch noch in den Griff, denke ich. Ich meine, du hast das Prinzip heraus, wie man es macht. Wie man die Phobien angeht. Die dürfen nicht in meinem Nähkasten liegen, dann ist es in Ordnung. Ich verstehe. Wenn die eine separate Schachtel haben. Kannst du denn auch keine Knöpfe an Jacken ertragen? Doch, das geht. Das, du kannst auch Knöpfe sehen. Ich weiß nicht, ob du mich jetzt im Fernsehen siehst, dann siehst du, dass ich hier Knöpfe habe. Wenn die Loge ist und noch ein Fadenrest drin sind, dann kann ich schon Probleme kriegen. Ah ja, aber du gehst weiter dagegen an und kriegst ganz das sicher auch irgendwann mal los. Ja. Danke für den Anruf, Annette. Alles Gute weiterhin. Ja, ich danke dir und mach weiter mit deiner tollen Sendung. Dankeschön und Gratulation nochmal für deine Erfolge. Mhm. Tschüss. Tschüss. Und hier habe ich noch Andreas. Hallo Andreas. Hallo ja, Andreas. Guten Abend. Hallo Andreas, 28. Genau. Haben nicht mehr so viel Zeit, erzähl mal. Na, ich habe den vorherigen Anrufer mit diesem rechtsextremen Zeug. Ja. Und ich bin also mit 15 rum, da haben wir schon angefangen, immer mit Rauchen schon angefangen und so. Und dann bin ich so in mein Dorf, es war nur ein kleines 350 Mann, ein Dorf, war halt eine große rechten Szene, also von den ganzen Dörfern drumherum. Mhm. Und die sind halt immer so gekommen und haben auch immer Zeug immer angezettelt. Mhm. Und ich habe mich da immer rausgehalten und die haben halt immer viel getrunken zu Partys und so. Und dann haben sie sich gegenseitig, weil es gab zwei verschiedene Meinungen von denen bei uns im Dorf. Eine wollten immer, haben immer die Grüße gemacht und die anderen, die waren ein bisschen eine andere Meinung und haben halt andere vergöttert von denen früher. Und da ging es halt schon immer heftig zur Sache, wenn immer die aufeinander sind. Ja. Also gegenseitig auch. Und es ist eigentlich auch schlecht gewesen, da wieder rauszukommen. Nur ich habe dann gesagt, ich bunker mich halt erst einmal ein paar Monate ein und bin erst einmal nicht mehr raus und nicht mehr fort. Und dann habe mich lieber vor meinen Computer gesetzt und irgendwann hat sich das wieder gelegt, wo dann alle dann die Lehre und so. Und es waren halt alle so in den Alter von 15 bis 20, manche auch älter, die aus dem Dorf gekommen sind. Mhm. Und war das denn hinterher dann für dich einfach, so dich dann wirklich von denen gelöst zu haben oder gab es da Probleme irgendwie? Ich habe jetzt sozusagen mich gelöst. Ich habe dann noch eine andere Szene noch kennengelernt danach. Und das war sozusagen die Drogenszene. Mhm. Also Techno. Also ich habe immer schon Techno-Musik und so und auf Partys gegangen und so. Ja. Und die haben halt sehr viel das Gras und sowas geraucht. Und und da hast du dich auch wieder raus befreit. Und da habe ich einmal so Zeug geraucht und habe gesagt, nee, das muss ich mir nicht geben. Erstens lache ich mich schon kaputt und die lachen sich auch kaputt, was ich dann für Zeug rede, weil ich gemerkt habe, was ich da für Zeug rede und so. Und habe ich mir gedacht, nee, sowas muss absolut nicht sein. Mhm. Und und diejenigen, die wollten halt immer nur Party machen und und ich war halt immer nur der Doofi, der da halt dahin gefahren hat, mal dorthin gefahren hat, mal in den Tunnel gefahren nach Frankfurt oder da mal hin. Was ist denn heute? Wie lebst du denn heute mit deinen 28 Jahren? Was machst du? Ein Satz noch, Andreas, die Sendung ist gleich rum. Was machst du heute? Ich mache heute, also jetzt, ich habe mich von einer 6 Jahre alten Beziehung jetzt getrennt. Ja. Und wo 2 Kinder sind, aber die Kinder besuche ich immer. Ja. Und auf jeden Fall. Aber alles so im grünen Bereich im Moment. Und ich habe auf jeden Fall, ich bin jetzt ein umgeschulter Bürokaufmann. Und Andreas, ich danke dir für deinen Anruf. Ich muss Schluss machen, weil die Sendung gleich vorbei ist. Alles Liebe und alles Gute dir auch. Alles klar. Tschüss. In der Technik, Uwe Petersen. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht.